Die Südkoreaner schätzen die herausragenden Menschen von Park Do-san hoch. Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News veröffentlichte ein Südkoreaner von 2009 bis zum November des Vorjahres auf verschiedenen Internet-Websites wie Naver viele Beiträge über die edlen Charakterzüge von Präsidenten Kim Il-sung. Die südkoreanische Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen der Verletzung des berüchtigten Sicherheitsgesetzes an und verfolgt ihn in Haft. Aber er sagte, dass er das Sicherheitsgesetz nicht anerkenne und weiterhin Beiträge ins Internet stellen werde. So beugte er seinen Willen nicht.